was hilft des Purpurs Majestät, dass sie vergeht? Was hilft der größte Überfluss, weil alles, so wir sehen, verschwinden muss? Was hilft der Kitzel eitler Sinnen, denn unser Leib muss selbst von hinnen? Ach, wie geschwind ist es geschehen, das Reichtum Wohllust bracht, den Geist